1. Inseln und Völker, Hort mir schweigen zu und wartet auf mein Erklärung, tretet vor und sprecht, damit wir gemeinsam vor Gericht treten können. 2. Wer hat diesen Mann aus dem Osten erweckt, dem der sich auf Schritt und Tritt begegnet? Wer unterwirft im Völker und störst Koniger vor ihm, so dass ihr schwörte zu storb und ihr bogen zu verweiten stoppeln wer denn? 3. Verfolgt sie und sieht unbesert wer ihr, one auf seinem Weg einen bekannten Pfad zu betreten. 4. Wer hat dies als Getten und ausgeführt? Es ist der Herr, der von Anfang an die menschlichen Generation in ins Leben rief, ich, Yahweh, bin der Erste und Word auch bei den letzten desselbe sein. 5. Als die Inseln die sahen, gerieten sie in Furcht, und die Enden der Oder zitterten, daraufhin versammelten sie sich und kamen zusammen. 6. Eine half dem anderen und sprach zu seinem Nächsten, sei mutig. 7. Der Handwerker ermutigt den Goldschmied, und der mit dem Hammer glattet, sprach zu dem, der auf den Amboss schlagt, die Lotstelle ist gut. Dann befestigt das Götzenbild mit Nageln, damit es nicht umfällt. 8. Doch du, Israel, mein Diener, Jacob, den ich erwählt habe, du nach komm Abrahams, meins Freunds, 9. Dich habe ich von den Enden der Oder gerufen und aus ihren entferntesten Winkeln berufen, indem ich zu dir sagt, du bist mein Diener, ich habe dich erwählt und dich nicht verwerfen. 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stork dich, J, ich helf dir und halte dich fest mit meiner gerechten rechten Hand. 11. Wahrlich, all, die gegen dich wüten sind, werden beschamt und in Schande fallen, diegenigen, die mit dir streiten, werden vernichtet und zugrund gehen. 12. Du wirst den Weide Sacker suchen, aber sie nicht mehr finden, diegenigen, die dich bekämpfen, werden zu nichts werden und verschwinden. 13. Den ich, Yahweh, dein Gott, halte dein rechte Hand fest, ich, der zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helf dir. 14. Fürchte dich nicht, du kleins Jacob, du gerings Israel, ich helf dir, spricht Yahweh, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. 15. Sieh, ich make dich zu einer neuen, scharfen Dreschwalz mit weilen Zahnen, du wirst Berger dreschen und zermalmen und hügel zu sprue machen. 16. Du wirst sie werfen und der Windward sie devontrigen, derstem Windward sie zerstruen. Du aber wirst dich über Yahweh freuen und dich des Heiligen Israels rühmen. 17. Die Elenden und Armen suchen Wasser, doch es ist keines vorhanden, ihr Sund ist durstig. ich, Yahweh, word sie erhoren, ich, der Gott Israels, word sie nicht verlassen. 18. ich, word auf Karlen hohen Fluss entstehen lassen und quellen inmitten der Taler, ich, word die Wüst in einen Wasserteig verwandeln und Trockens Land zu Wasserquellen machen. 19. ich, word in der Wüst Zeden, Akazien, Merten und Olbaum pflanzen und die Steppe mit Zypressen, Almen und Buchsbaumen ausstatten. 20. Dies geschieht, damit el sehen, erkennen, bedenken und verstehen, dass die Hand Yahwehs dies getten und der Heilige Israels es geschaffen hat. 21. Bringt your streitsake vor, spricht Yahweh, legt your bewise grund dar, spricht der König Jacobs. 22. Sie solen vortreten und uns verkunden, was geschehen word. Erklart uns, was früher gesche, damit wir es bedenken und seinen Ausgang verstehen, oder last uns horen, was kommen word. 23. Verkundet, was in Zukunft geschehen word, damit wir erkennen, dass Gott aside, tight et was guts oder schlechts, damit wir elstornen und es sehen können. 24. Wahrlich, seid nichts, und tun ist bedeutungslos, where you erwalt, ist ein Graul. 25. Ich habe einen aus dem Norden erweckt, und ist gekommen, vom Sonnenaufgang her ruf ich einen, der meinen Namen verkündet, damit Herrscher y lemsetritt, y ein Topfer den Tun tritt. 26. Wer hat dies von Anfangen verkündet, damit wir es erkennen konnten, oder im Voraus, damit wir sagen konnten, hat recht. Doch niemand hat es verkündet, niemand hat es hören lassen, und niemand hat your work gehört. 27. Ich bin der Erste, der Zion verkündet, sie, den Kinder sind da. Und Jerusalem sende ich einen Freudenboten. 28. Ich schau mich aber es ist niemand da, unter ihnen gibt es keinen Ratgeber, den ich befragen konnte und der mir ein Antwort gab. 29. Wahrlich, siel sind wertlos, ihr Werk sind bedeutungslos, und ihr Götzenbilder sind nur leere Wind.